So etwas wie den Planquadratgarten gibt es in Wien kein zweites Mal. Es ist ein öffentlicher Park, der von den Benutzern und Benutzerinnen selbst gepflegt und verwaltet wird. Es gibt zwar ein Tor, das abends versperrt wird, aber untertags dürfen alle den Park benutzen. Wer öfter kommt, wird sicher irgendwann gefragt, ob er oder sie nicht dem Gartenhofverein beitreten will. Dieser Verein ist es, der sich um die Pflege des Gartens kümmert, der bestimmt, wo Spielgeräte für Kinder aufgestellt werden und wo ältere Leute ein ruhiges Plätzchen zum Plaudern finden können. Der Verein ist es, der die Regeln für den Park aufstellt und dafür sorgt, dass sie eingehalten werden. Die Gemeinde Wien gibt dem Verein so viel Geld, wie sie für andere Parks derselben Größe ausgibt, und der Verein bestimmt, was mit dem Geld geschieht. Mehr als 200 Menschen aus der Umgebung sind Mitglieder, und jeder, dem der Park wichtig ist, kann Mitglied werden. Gehen wir einmal in den Park hinein und schauen wir uns um. Inzwischen können wir uns die Geschichte des Planquadrats anhören. Wie ist dieser Park entstanden? Und warum heißt er Planquadrat? In den 1960er Jahren gab es in Wien viele alte Häuser, die schon lange nicht mehr renoviert worden waren, mit winzigen Wohnungen ohne Klo und ohne Badezimmer. Das Wasser musste man sich vom Gang holen und auch das Klo war draußen. Die Gemeinde Wien hatte zwar nach dem Zweiten Weltkrieg neue Wohnungen am Stadtrand gebaut und auch in den Lücken, die die Bomben gerissen hatten, Gemeindebauten errichtet, aber nun stellte sich das Problem, dass ganze Stadtviertel erneuert werden mussten. Zu den Plänen für diese Erneuerung gehörte es auch, im Inneren der Häuserblocks Gartenhöfe zu errichten. Dazu sollten die Grundstücke, die verschiedenen Hauseigentümern gehörten, zusammengelegt werden, Zäune und Mauern, alte Schuppen, Magazine und Hinterhofwerkstätten sollten entfernt werden. Um diese Idee bekannt zu machen, wollte die Gemeinde Wien mit dem ORF zusammenarbeiten. Die Filmemacher Helmut Feutl und Elisabeth Guggenberger bekamen Anfang 1974 den Auftrag, Fernsehsendungen zu diesem Thema zu gestalten. Sie sollten einen Häuserblock auswählen, eben ein Planquadrat, und an diesem Beispiel die Probleme der Stadtentwicklung deutlich machen. Sie wählten einen Block im 4. Bezirk aus, zwischen Margaretenstraße, Preßgasse, Mühlgasse und Schikanedergasse. Der Block hätte sicherlich einen Gartenhof brauchen können. Der Bereich zwischen den Häusern war in 34 kleine Höfe zerteilt, die durch Zäune und Mauern voneinander getrennt waren. Aber es gab viel größere Probleme. Die Häuser entlang der Mühlgasse waren besonders heruntergekommen. Schon 1966 hatte die Gemeinde Wien den Plan gefasst, diese Häuser abzureißen und die Mühlgasse zu verbreitern, um Platz für den Autoverkehr zu machen, der von Westen her die Wienzeile entlang in die Stadt strömt. So sah es der Flächenwidmungsplan vor. Die Bewohner wurden nicht gefragt. Ja, nicht einmal informiert. Frau Maria Mahn, die man fast täglich im Planquadratgarten treffen kann, erzählt. Es war ein Privathaus. Irgendwann, nach 2 Jahren ungefähr, also 68, 70 dürfte das gewesen sein, hat auf einmal die Miete die Gemeinde Wien kassiert. Keine Ahnung warum. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie weit eine Information gekommen ist. Die Mieter und Mieterinnen der Häuser waren resigniert. Seit Jahrzehnten war nichts mehr repariert worden. Und weil die Mieter nicht wussten, wie lange sie noch in den Häusern bleiben konnten, investierten sie auch selber nichts in ihre Wohnungen. Eine Mieterin berichtete dem Filmteam. Man weiß gar nichts. Die Gemeinde hat es gekauft und man hat Zettel bekommen, wo man ansuchen soll um eine Wohnung. Aber wir haben noch nichts von einer Räumung gehört oder noch, wir wissen nichts. Ich meine, es wird nichts gesagt, man weiß noch nicht, wo man hin soll, was sein soll und so. Es wird nur so lange geredet und es ist schon sehr viele Jahre davon geredet worden. Man konnte praktisch dadurch nichts machen in der Wohnung selber, ja. Also die lassen es so lang, bis das verfault eben und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Eine Dame vom Wohnungsamt kam, um aufzuschreiben, welche Familien in den Abbruchhäusern wohnten, wie groß sie waren, wie viel Platz sie brauchten. Aber ob sie nun wirklich ausziehen mussten, und wenn ja, wann, das konnte sie nicht sagen. Die Mieterin musste unterschreiben, ohne über ihr Schicksal etwas zu erfahren. Naja, hoffen wir's, dass nicht sein muss, ne? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, das... Für mich ist es auch ein Unglück. Ja, genau. Und weil man nichts wusste und nichts investieren konnte, sah es immer noch so aus. Wenn sie bei uns wer wascht, kann der andere nicht mehr in die Küche fahren, wer einer will. Und nach jedem Waschen muss ich die Küche gründlich machen. Die Unsicherheit lähmte alle und machte sie unglücklich. Na, sind wir denn nicht wert, dass uns so was mit uns geschieht? Unterbrechen wir einmal hier und sehen wir uns die erste Fotostrecke an, um einen Eindruck von den Zuständen zu bekommen.